Oder dreht wohl das Kleine sich um das Große? Mit Ihnen kennt man sich nicht leicht aus, Herr Galilei. Ist das eine ernsthafte Frage oder wollen Sie mich wieder einmal zum Besten haben? Eine ernste Frage. Dann können Sie schnell Antwort haben. Stelle ich Ihnen das Essen hin oder stellen Sie es mir hin? Sie stellen es mir hin. Gestern war es angebrannt. Und warum war es angebrannt? Weil ich Ihnen die Schuhe bringen musste mitten im Kochen. Habe ich Ihnen nicht die Schuhe gebracht? Vermutlich. Sie sind es nämlich, der studiert hat und der bezahlen kann. Ich sehe. Ich sehe, da ist keine Schwierigkeit. Guten Morgen, Frau Sati. Und solche Leute sollen nicht die Wahrheit begreifen können? Sie schnappen danach. Guten Morgen, Vater. Warum bist du schon auf? Ich gehe mit Frau Sati zur Frühmitte. Ludovico kommt auch hin. Wie war die Nacht, Vater? Hell. Darf ich durchschauen? Warum? Es ist kein Spielzeug. Nein, Vater. Übrigens ist das Rohr eine Enttäuschung. Das wirst du bald überall zu hören bekommen. Es wird für 3 Scudi auf der Gasse verkauft und ist in Holland schon erfunden gewesen. Hast du nichts Neues mehr im Himmel mit ihm gesehen? Nichts für dich. Nur ein paar kleine trübe Fleckchen an der linken Seite eines großen Sterns. Ich werde irgendwie die Aufmerksamkeit auf sie lenken müssen. Vielleicht werde ich sie die Medicischen Gestirne taufen, nach dem Großherzog von Florenz. Es wird dich interessieren, Virginia, dass wir vermutlich nach Florenz ziehen. Ich habe einen Brief dorthin geschrieben, ob der Großherzog mich als Hofmathematiker brauchen kann. Am Hof? Galilei. Mein Lieber, ich brauche Muße. Ich brauche Beweise. Und ich will die Fleischtöpfe. Und in diesem Amt werde ich nicht Privatschülern das ptolemäische System einpauken müssen, sondern die Zeit haben. Zeit, Zeit, Zeit, Zeit, meine Beweise auszuarbeiten. Denn es genügt nicht, was ich jetzt habe. Das ist nichts. Kümmerliches Stückwerk. Damit kann ich mich nicht vor die ganze Welt stellen. Das ist noch kein einziger Beweis, dass sich irgendein Himmelskörper um die Sonne dreht. Aber ich werde Beweise dafür bringen. Beweise für jedermann, von Frau Sarti bis hinauf zum Papst. Meine einzige Sorge ist, dass der Hof mich nicht nimmt. Sicher wird man dich nehmen, Vater. Mit den 9 Sternen und allem? Geh in deine Messe. Ich schreibe selten Briefe an große Persönlichkeiten. Glaubst du, dass ich es so gut gemacht habe? Sehne ich mich doch nach nichts so sehr, als euch näher zu sein, der aufgehenden Sonne, welche dieses Zeitalter erhellen wird. Der Großherzog von Florenz ist 9 Jahre alt. So ist es. Ich sehe, du findest meinen Brief zu unterwürfig. Ich frage mich, ob er unterwürfig genug ist. Nicht so formell, als ob es mir doch an echter Ergebenheit fehlte. Einen zurückhaltenden Brief könnte jemand schreiben, der sich das Verdienst erworben hätte, den Aristoteles zu beweisen, nicht ich. Ein Mann wie ich kann nur auf dem Bauch kriechend in eine halbwegs würdige Stellung kommen. Und du weißt, ich verachte Leute, deren Gehirn nicht fähig ist, ihren Magen zu füllen. Geh nicht nach Florenz, Galilei. Warum nicht? Weil die Mönche dort herrschen. Am Florentiner Hof sind Gelehrte von Ruf. Lakaien. Ich werde sie bei den Köpfen nehmen und sie vor das Rohr schleifen. Auch die Mönche sind Menschen, Sagredo. Auch sie erliegen der Verführung der Beweise. Der Kopernikus, vergiss das nicht, hat verlangt, dass sie seinen Zahlen glauben. Aber ich verlange nur, dass sie ihren Augen glauben. Wenn die Wahrheit zu schwach ist, sich zu verteidigen, muss sie zum Angriff übergehen. Ich werde sie bei den Köpfen nehmen und sie zwingen, durch dieses Rohr zu schauen. Galilei, ich sehe dich auf einer furchtbaren Straße. Das ist eine Nacht des Unglücks, wo der Mensch die Wahrheit sieht, und eine Stunde der Verblendung, wo er an die Vernunft des Menschengeschlechts glaubt. Von wem sagt man, dass er sehenden Auges geht? Von dem, der ins Verderben geht? Wie könnten die Mächtigen einen frei herumlaufen lassen, der die Wahrheit weiß, und sei es eine über die entferntesten Gestirne? Meinst du, der Papst hört deine Wahrheit, wenn du sagst, er irrt und hört nicht, dass er irrt? Glaubst du, er wird einfach in sein Tagebuch einschreiben, 10. Januar 1610, Himmel abgeschafft? Wie kannst du aus der Republik gehen wollen, die Wahrheit in der Tasche, in die Fallen der Fürsten und Mönche mit deinem Rohr in der Hand? So misstrauisch in deiner Wissenschaft bist du leichtgläubig wie ein Kind in allem, was dir ihr Betreiben zu erleichtern scheint. Du glaubst nicht an den Aristoteles, aber an den Großherzog von Florenz. Als ich dich vorhin am Rohr sah und du sahst diese neuen Sterne, da war es mir, als sehe ich dich auf brennenden Scheiten stehen. Und als du sagtest, du glaubst an die Beweise, roch ich verbranntes Fleisch. Ich liebe die Wissenschaft, aber mehr dich, meinen Freund. Geh nicht nach Florenz, Galilei. Wenn sie mich nehmen, gehe ich. Wenn ich den neuen Sternen, die ich entdeckt habe, den erhabenen Namen des medizischen Geschlechts zuteile, so bin ich mir bewusst, dass den Göttern und Heroen die Erhebung in den Sternenhimmel zur Verherrlichung gereicht hat, dass aber in diesem Fall umgekehrt der erhabene Name der Medici, den Sternen, unsterbliches Gedächtnis sichern wird. Ich aber bringe mich euch in Erinnerung als einen aus der Zahl der treuesten und ergebensten Diener, der sich zur höchsten Ehre anrechnet, als euer Untertan geboren zu sein. Sehne ich mich doch nach nichts so sehr, als euch näher zu sein, der aufgehenden Sonne, welche dieses Zeitalter erhellen wird. Galileo Galilei.